Ich komme schon durch manche Land, erwecken armer Worte, und immer was zu helfen fand, erwecken armer Worte. Erwecke sie, erwecke la, armer Worte. Erwecke sie, erwecke la, armer Worte. Ich hab gesehen gar manchen Herrn, erwecke la Marmotte, der hätt die Jungfern gar zu gern, erwecke la Marmotte, erwecke sie, erwecke la Marmotte, erwecke sie, erwecke la. Gesehen die Jungfrau schön, erwecke la Marmotte, die täte nach mir kleinem Sehn, erwecke la Marmotte, erwecke sie, erwecke la Marmotte, erwecke sie, erwecke la Marmotte. Lasst mich nicht so gehen, ihr Herren, erwecke la Marmotte. Die Burschen essen und trinken gern, erwecke la Marmotte. Erwecke sie, erwecke la Marmotte. Erwecke sie, erwecke.